schließen sich von den meisten gefangenen Soldaten nach kurzer Stellungnahme so gut wie alle mit voller Bereitschaft der großen nationalen Bewegung Freies Deutschland an. Und es liegt etwas Feierliches, Großes und für die deutsche Zukunft sehr Heißungsvolles in diesem freiwilligen Bekenntnis dieser Einheit. Wieder einmal bewahrheitet es sich, dass der ärmste Sohn des Volkes auch sein treuester ist. Wie schwer auch die Zukunft sein mag, zu einer Hoffnung gibt die beginnende Wiedergeburt der nationalen deutschen Freiheitsbewegung die Berechtigung. Die alte verderbliche Zersplitterung der Organisationen des schaffenden deutschen Volkes wird der Vergangenheit angehören. Die Einheit, die heute in schwerster Zeit entsteht, wird eine feste und dauerhafte Einheit sein. Gleichgültig wäre es sein würde, wer später einmal versuchen sollte, diese Einheit wieder zu sprengen, der wird von den Schaffenden aller Schichten die gebührende Abfuhr erhalten. In diesem Beispiel der Einheit im Wollen und im Handeln, das unserer Bewegung Freies Deutschland gibt, sehe ich das beste Zeichen für die Zukunft und ich glaube, dass die alle meine Hörer in der Heimat und an der Front mir dabei zustimmen. Der am klarsten die Notwendigkeit einer allumfassenden nationalen Front im Kampf gegen Hitler und den Krieg versteht. Ein einfacher Soldat, es war ein Arbeiter aus Halle, sagte bei einer Aussprache unter Kriegsgefangenen: Der General, der mit seinem Namen für ein Manifest eintritt, das den Sturz Hitler, die Bestrafung der Kriegsschuldigen und Kriegsgewinner und ein neues, freies Deutschland fordert, mit Wiederherstellung und Erweiterung der Rechte des schaffenden Volkes. Ein solcher General ist der richtige Mann im Präsidium des Nationalsozialismus. Dem Arbeiter im grauen Rock, der diese von hohem politischen Verständnis folgenden Worte aussprach, haben alle Anwesenden zugestimmt. Ich zweifle nicht daran, dass auch Sie, meine Hörer, durch unermüdliche, zähe und tapfere Arbeit, jeder an seinem Platz und mit seinen Mitteln, zusammen großen Werkes beizutragen. Vom Grenadier bis zum General, vom Arbeiter bis zum Unternehmer, vom Bauer bis zum Fischer, alle in einer Front gegen Hitler und seinen Krieg für ein freies, friedliches und unabhängiges Deutschland. Diese breite und feste Front ist das einzige Mittel, den Krieg rechtzeitig zu beenden und Hitler zu beseitigen, noch ehe alles in Trümmern liegt. Sie ist der einzige Weg zur Rettung der Einheit und Unabhängigkeit Deutschlands, ohne die keine einzige der politischen und sozialen Forderungen des schaffenden Volkes verwirklicht werden kann. Die Bewegung Freies Deutschland ruft dich, schaffendes deutsches Volk. Bildet Kampfausschüsse unserer Bewegung aus den Vertretern aller Volksschichten. Schafft in den Betrieben gemeinsamer Komitees der Arbeiter, Angestellten und des technischen Personals. Wirkt auch auf die Betriebsführer ein, den Schritt zu tun, den das Volk von ihnen fordert. Wendet euch an die Amtsleiter der Deutschen Arbeitsfront, der NSV und des Luftschutzes, dass sie sich von der verlorenen Sache Hitlers trennen und die Sache mithelfen, die Sache des Volkes zum Siege zu führen. Alle gegen Hitler, alle in einer Front für Deutschlands Einheit und Freiheit. Achtung, Achtung, hier spricht der Sender Freies Deutschland. Sie hörten Herrn Anton Ackermann, Gewerkschaftsführer, Mitglied des Nationalkomitees. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Schluss unserer Sendung. Wir kommen wieder morgen früh um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf den 29, 31 und 32 Meter Band.